Hier ist Radio Teddy, jetzt auch mit einem Superstar bei uns im Studio. Hallo! Hallo Baha, da bist du ja schon. Hi. Baha von Monroes im Radio Teddy Studio und wir freuen uns sehr. Und das Tolle ist, du wirst jetzt die ganze Stunde mitmoderieren. Ja. Super. Ich bin sogar ein bisschen nervös, muss ich ehrlich zugeben. Brauchst du nicht sein, ich bin auch nervös. Du auch? Ja, ich kenne dich ja nicht. Ach komm schon, wir werden bestimmt ganz warm miteinander. Ich glaube auch. Und vor allem werden wir ein richtig tolles Spiel spielen. Unsere Karaoke-Kinder, Radio Teddys, erkennt einfach, was die Karaoke-Kinder singen, gewinnt ein dickes, prall gefülltes Cartoon Network Überraschungspaket mit T-Shirt, Spielschleib und anderen Überraschungen hat die Baha mitgebracht. Ja, das ist ganz, ganz toll. Also damit kann man sehr viel Spaß haben. Also bleibt einfach dran, 10 nach 5 spielen wir. Geht gleich los. Das Radio Teddy Wetter. Und das gibt's jetzt von meiner Wetterfrau für heute. Von Baha, wie wird das von deiner Wetterfee. Also hier, das Thermometer hier bei uns im Filmpark Babelsberg zeigt 8 Grad an, also es ist ziemlich kalt. Und in Kassel hört ihr uns auch auf der 91,7. Und in Kassel selber sind es leider auch nur 8 Grad. Bei uns ist heute Schneekristallwetter. Während die Schneekristalle nämlich vom Himmel fallen, verklumpen sie zu Graupelkugeln. Es kann aber nur regnen und ein paar Sonnenstrahlen sind auch möglich. Also es könnte sogar sein, dass ihr ein bisschen Glück haben werdet. Und morgen scheint die Sonne, Regen gibt es auch morgen bis zu 9 Grad. Radio Teddy Familienzeit. So, der zweite Tag der Woche ist geschafft. Super schönen Nachmittag. Und also ich habe einen super schönen Nachmittag, denn wir haben Starbesuch im Studio. Baha von Monroes ist da. Dankeschön. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Mir ist ein bisschen warm, weil es so voll im Studio sind. So viele ja, Gäste gell? Da. Mir ist auch ganz schön heiß. Aber wir kriegen das hin. Ja, obwohl nur 8 Grad draußen sind. Ja, aber wir machen das. Also du wirst die ganze Stunde hier mitmoderieren. Ja. Du wirst natürlich auch alle Fragen beantworten, natürlich, die Radio Teddys haben. Und wir haben auch Kinderreporter hier. Ja, ganze 3. Jana, 10 Jahre aus Rudo ist da. Jenny, 10 Jahre aus Köpenick. 11 bist du in der Zwischenzeit geworden, ne? Und dann haben wir noch Marlene, die beste Freundin ist auch dabei. Geht's euch gut? Ja. Man hört ja euch gar nicht. Seid ihr nervös? Ja, super. Ganz dann sind wir alle in diesem Studio nervös. Ja, das kann ja was werden. Baha, du bist ja Moderatorin im Fernsehen. Ja. Und deshalb wirst du hier auch wirklich mitmoderieren. Ich würde mal vorschlagen, du sagst jetzt einfach mal den ersten Titel an. Einer meiner Lieblingssongs von Monroes für euch, What You Don't Know. Wusste ich, dass jetzt Monroes kommt. Alles klar, spielen wir. Hier ist Radio Teddy 91.7. Das Kinderradio für die ganze Familie. Macht Spaß, macht schlau. What you don't know is your imperfections all will make me whole. What you don't know is I was burned down, 'cause I can't speak whenever you're around. Oh. And it's not like me to hide behind a wall, and it's not like me to fear the fall. What you don't know is that I lie awake, wishing you were here tonight. What you don't know is that I love you long before we were alive. 'Cause how would you know? How could you know? So now I'm gonna tell you everything. What you don't know, I have started the way. Monroes bei Radio Teddy. Aber nicht nur so einfach so aus dem Musikcomputer, sondern live auch am Mikrofon. Baha von Monroes ist da. Oh, da wird einem gleich ganz warm ums Herz. Ja, wir freuen uns ja auch, dass du da bist. Und wir freuen uns auch, du hast eine neue Fernsehsendung. Ja, Staraoke. Genau. Auf Cartoon Network. Ja, genau. Und wir spielen ja hier jeden Nachmittag das gleiche Spiel, die Karaoke-Kinder. Ja. Und wir spielen heute einfach mal mit dir, okay? Dann bin ich gespannt. Super. Also, Aufgabe ist, Radio Teddys erkennt, welches Lied unsere Karaoke-Kinder singen und gewinnt ein mega volles Cartoon Network Überraschungspaket. Jetzt einfach mal durchklingen. Telefon 0137 3x die 5 1068 für 14 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobil kann abweichen. Mitmachregeln stehen auf www.radioteddy.de. Das Paket enthält, wollen wir schon verraten? Spielschleim ist drin? T-Shirts? Autogrammkarten? Auf jeden Fall. Andere Überraschungen. Natürlich also, auch signiert. Natürlich. Also ruft jetzt an. 0137 3x die 5 1068. Baha von Monroes ist im Radio Teddy Studio. Hallihallo. Guten Tag. Mir geht's sehr gut, ja. Und ich muss ja wirklich sagen, Glückwunsch zu deiner neuen Sendung Staraoke. Ja. Aber wir hier bei Radio Teddy haben ja sowas ganz, ganz ähnliches. La la la la la. Die Radio Teddy Karaoke Kinder. Präsentiert von Staraoke, der neuen Karaoke Show. Jeden Freitag auf Cartoon Network, deinem Kindersender. Für mehr Infos klick www.cartoonnetwork.de. So, und jetzt spielen wir das Spiel, natürlich mit dir. Ja, jetzt bin ich echt gespannt. Ich möchte unbedingt mitspielen. Okay, also Radio Teddy, das Spiel läuft wie folgt. Ihr spitzt die Ohren, ihr erkennt, was die Karaoke-Kinder singen und gewinnt dann ein dickes, pralles Cartoon-Network-Paket und jede Menge Überraschungen sind da drin. Und, Baha, du darfst jetzt eigentlich nicht helfen, auch wenn du es wahrscheinlich gleich weißt. Das wird aber ganz schön schwer. Meinst du? Wir gucken mal. Am Telefon ist Elaine, 10 Jahre aus treuen Brezen. Hallöchen. Hallo. So, kennst du dich mit der Radio Teddy Musik aus? Ja, ne? Ja. Wunderbar, pass auf. Die Karaoke-Kinder singen dir ein Lied vor, du versuchst es zu erkennen und wir hier im Studio und alle zu Hause raten mit. Und Baha auch. Elaine, das ist ganz einfach, das schaffst du. Okay. Bist du bereit, Elaine? Ja. Ohren auf. Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt, am Ende der Zeit ist ein Ding der Welt. Ja. Das waren jetzt die Jungs, die das wahrscheinlich gesungen haben. Elaine, was war es denn für ein Musiktitel oder welche Band? Von Tokyo Hotel durch den Monsun. Yes, das war schon mal richtig. So, jetzt pass auf, ich weiß nicht, wer es in die Spielregeln reingeschrieben hat, aber hier steht, du müsstest uns ganz kurz durch den Monsun ansingen. Baha, du hast ja eine super gute Stimme, du bist eine super gute Sängerin. Jetzt darfst du mal helfen. Ich darf mithelfen. Ja. Elaine, singst du mit? Ja. Ja? Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt, bis ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt, am Abgrund entlang. Ja. Ich glaube, ich kann auch den Text irgendwie. Wunderbar. Also, Baha, hast gut gesungen. Dankeschön. Elaine hat viel, viel besser gesungen. Ich wollte gerade sagen, es geht ja um sie. Elaine, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst ein dickes, fettes Paket von Cartoon Network mit T-Shirt drin, mit Spielschleim drin, mit Autogrammkarten und viel, viel mehr. Persönlich gepackt von Baha. Viel Spaß damit, Elaine. Und die ist ganz aufgeregt. Ja. Bitte, mach dir einen schönen Nachmittag. Bis denn, tschüss. So, morgen Nachmittag spielen wir die nächste Runde um 10.05 Uhr. Und jetzt hören wir den Karaoke-Song von heute. Tokyo Hotel mit Durch den Monsun. Du kennst ja bestimmt die Jungs, oder? Ja. Wie sind die drauf? Die sind total cool. Also sind sehr, sehr liebe Jungs. Und ich finde, die haben sich ihren Erfolg sehr hart verdient. Hier ist Radio Teddy, das Kinderradio für die ganze Familie. Und wir haben großartigen Besuch bei uns im Studio. Baha von Monroes ist da. Hallihallo. Und ihr hört natürlich, ich bin mit Baha nicht allein im Studio. Wir haben auch Kinderreporter mit dabei. Einmal die Jana, dann die Madeleine und die Jenny. Hallo Mädels. Hallo. So, ihr habt natürlich jede Menge Fragen mitgebracht. Jetzt würde ich sagen, Baha, wir machen jetzt die kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ganz genau. Okay. Einfach losschießen. Jana, die erste Frage von dir. Ist Baha dein richtiger Name? Ja, mein richtiger Name, mein Vorname. Habt ihr euch schon als Band Monroes gestritten? Oh ja, also wir verstehen uns zwar sehr, sehr gut, aber es gibt natürlich auch manchmal Tage, wo wir auch ab und zu mal streiten. So ein kleiner Zickenkrieg in der Band? Ja, das gibt's ab und zu. Ich meine, das ist auch ganz verständlich. Bei drei Mädels kann es mal passieren. Eben, das passiert immer. Ihr wohnt ja alle in verschiedenen Städten. Wo übt ihr dann für eure Auftritte? Für unsere Auftritte kommen wir immer mal wieder zusammen und setzen uns dann zusammen, meistens in Berlin und proben dann dort. Ah. Ja. Jana, die nächste Runde? Was ist deine Lieblingsfarbe? Pink. Ich liebe Pink. Okay. Was für eine Lieblingsband hast du? Lieblingsband, ich liebe Destiny's Child, ich liebe die Pussycat Dolls. Ja, das sind so meine Lieblingsband. Da habe ich eine Frage, die stelle ich eigentlich auch jedem Künstler, der hier ist. Gibt es einen aktuellen Song, von dem du sagst, oh, den hätte ich ganz gerne gesungen? Den hätte ich ganz gerne gesungen. Ich finde den Song von Rihanna mit Jay-Z zusammen, den finde ich sehr, sehr gut. Okay. Den hätte ich auch bei mir vorstellen können. Beauty, alles klar. Gehst du mal in der Disco tanzen? Ja, sogar sehr, sehr gerne. Also ich liebe Tanzen, vor allem in der Disco. Ich finde, es macht ganz Spaß. Mhm. Und eine Runde können wir noch machen? Was war dein peinlichstes Erlebnis? Oh Gott, mein peinlichstes Erlebnis. Ich bin bei der allerersten Tour von Monroes, bin ich 2 Meter die Treppen runtergestürzt. Oh. Aber das hat zum Glück niemand gesehen, das war mein Glück. Okay. Was ist dein Hobby außer Singen? Außer Singen auf jeden Fall Tanzen, Lesen, Sprachen und ich liebe Kino, ich liebe Filme. Mhm. Ist das Musikgeschäft so hart, wie man hört? Und wenn ja, wie steht ihr das durch oder ist alles ganz easy? Nee, easy ist es auf keinen Fall. Aber ich meine, heutzutage, ich glaube, in keinem Beruf ist es irgendwie easy. Man muss einfach wirklich sehr viel Durchhaltevermögen haben, ehrgeizig sein und dann schafft man auch dieses Business. Okay, und wir haben noch eine Frage vom Telefon bekommen. Und zwar möchte Nives aus Charlottenburg wissen, was war dein Lieblingsfach in der Schule? Na, jetzt bin ich gespannt. Mein allergrößtes Lieblingsfach war eigentlich immer Italienisch. Komm, jetzt sag was. Ich sag was. Auf Italienisch. Ti amo. Das heißt, ich liebe dich. Nimm das jetzt nicht persönlich. Ich wollte das jetzt so stehen lassen. Also, wir quatschen gleich weiter mit Baha. Was war dein Lieblingszeichentrickfilm früher? Mickey Mouse. Mickey Mouse? Ja. Disneys große Pause ist auch nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt Musik aus dem König der Löwen dabei. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch super, hören wir uns jetzt an. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata. Gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben wir immer fern. Radio Teddy nachgefragt. Heute haben wir ja Starbesuch bei uns. Baha von Monrose ist im Radio Teddy Studio. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann. Und unser großes Thema ist ja gerade Karaoke. Ja. Du moderierst ja bei Cartoon Network genau. Die Sendung. Staraoke. Staraoke. Ja, und hier bei Radio Teddy's könnt ihr mit uns jeden Nachmittag um 10 nach 5 die Karaoke-Kinder singen. Jetzt haben wir so viel über Karaoke geredet, also mir fällt auf, das ist ein ganz schön komisches Wort, ne? Ja, eigentlich irgendwie gar nicht typisch deutsch, finde ich. Also ja. Karaoke irgendwie... Du weißt aber auch nicht, wo es herkommt? Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich damit noch gar nicht befasst. Da muss ich jetzt mal Lydia aus der Nachrichtenredaktion ran. Lydia, was heißt Karaoke? Das Wort Karaoke bedeutet so viel wie leeres Orchester. Kara steht für leer und Oke für Orchester. Und damit ist gemeint, dass man ein bekanntes Lied selbst singt. Beim Karaoke wird Musik ohne Gesang abgespielt. Also man hört nur die Instrumente und den Text singt man selbst. Und damit man auch jedes Lied singen kann, wird auf einem Monitor der Text angezeigt. Beim Karaoke kommt es nicht unbedingt darauf an, immer den richtigen Ton zu treffen. Es geht einfach darum, Spaß zu haben. Erfunden wurde Karaoke in Asien. Der Erfinder ist ein Japaner. Er hat 1971 die ersten Karaoke-Geräte entwickelt, gebaut und an Bars vermietet. Und heute hat fast jede Familie in Japan eine Karaoke-Maschine zu Hause. Der Erfinder hat aber leider vergessen, sein Konzept zu patentieren. Das heißt, dass er leider keinen Anspruch auf seine Erfindung hat. Hätte er daran gedacht, dann wäre er heute ein sehr reicher Mann. Karaoke ist heute nicht mehr nur in Japan, sondern fast auf der ganzen Welt bekannt. Und auch bei uns in Deutschland wird oft und gerne Karaoke gesungen. Natürlich im Fernsehen, jeden Freitag, 3:45 am Abend bei Karaoke. Das ist total lustig, weil wir waren letztens mit den Mädels zusammen im Restaurant, im Asiatischen, und die haben während dem Bedienen auch für einen Karaoke gesungen. Ach Gott. War irgendwie total cool. Aber die haben nicht die Speisekarte rauf und runter gesungen? Nein, das nicht, aber die haben so von Michael Jackson bis Mariah Carey alles runter. Super, alles klar. Dankeschön, Baha, dankeschön, Lydia. Radio Teddy nachgefragt, immer kurz vor halb, denn Radio Teddy macht Spaß, macht schlau. Hier ist die Radio Teddy Familienzeit. Ja, super, dass ihr eingeschaltet habt. Mutti und Papi sind auch eingeladen zuzuhören. Wir haben einen Star persönlich bei unserem Mikrofon. Baha von der Band Monroes ist bei uns. Und sie wird natürlich alle eure Fragen beantworten. Und natürlich auch die Fragen von unseren Kinderreportern. Und ich würde mal sagen, wir machen eine nächste Runde. Ja? Ja. Habt ihr noch genug Fragen? Ja. Ja, dann. Super, dann würde ich sagen, Jana, fang einfach ich wieder. Ich habe keine mehr. Du hast keine mehr. Keine Frage. Dir fällt bestimmt bis zum Ende der Sendung noch eine ein. Marlene, deine Frage? Ich habe... Wie kamst du auf die Idee, Sängerin zu werden? Ich habe relativ früh damit angefangen. Also so mit 6, 7 habe ich dann angefangen, Flöte zu spielen. Und dann habe ich mich dann irgendwann auch für den Gesang interessiert und habe dann Gesangsunterricht genommen. Und dann so hat es so seinen Lauf genommen. Ich habe dann in Bands gesungen und irgendwann bin ich dann zu Popstars gegangen. Mhm. Und Jenny, deine nächste Frage. Sprich mal bitte ins Mikrofon rein. Du willst ja auch mal Star werden, dann musst du das können. Verfolgst du die aktuelle Popstar-Staffel, du und ich? Und hast du einen Favoriten? Ich habe davon gehört, aber ich habe es leider bis jetzt immer noch nicht geschafft, nachzuschauen, wer da so wirklich mit ist. Ich weiß nur, dass, glaube ich, 2 Türkinnen auch mit drin sind, davon habe ich gehört. Und die eine davon heißt, glaube ich, Elif. Also davon habe ich gehört, dass sie ganz toll singen soll, anscheinend mit ihrer Gitarre. Aber mehr weiß ich leider noch nicht. Okay, Radio Teddy, wenn ihr eine Frage an Baha habt, ruft an bei uns auf dem Telefon 0137 3x5 1068 für 14 Cent aus dem deutschen Festnetz, mobil, kein Abweichen. Ich habe auch noch eine Frage. Was denn? Spielst du gerne Fußball? Ich kann es nicht. Ich würde es gerne können. Ich habe gleich einen Trick, wie auch du es können wirst. Und zwar stellen wir gleich einen der besten Computer-Fußballspiele vor. Wird dir garantiert auch Spaß machen. Oh, vielleicht bei das uns wird 20. Mich aufs Sofa fesseln. 20 vor 6 bei uns im Familientipp. Und jetzt legen wir los. Richtig fertig mit Pink und Funhouse, die aktuelle Welt. Ich bin Tobi. Hi. Radio Teddy, das Kinderradio für die ganze Familie mit Besuch von Baha von Monroes. Ja. Und du wirst bei uns jetzt mal ganz normal mitmoderieren. Auf jeden Fall. Darf okay. ich anfangen? Musik vorher noch. Noch Musik? Pass auf, die Musik hier. Der Radio Teddy Familientipp. Und dann brauchen wir für den heutigen Tipp noch so ein bisschen Stadionatmosphäre. Ah, jetzt. Jetzt geht's aber los. Die Fußballfans unter euch freuen sich schon. Die nächste Weltmeisterschaft ist nicht mehr weit und nächstes Jahr geht's auch schon wieder los. Bis dahin spielt ihr selbst Fußball und guckt immer schön die Bundesliga. Also hätte ich jetzt eine Konsole hier, ich würde die Spiele einlegen und mit dir eine Runde zocken, Baha. Ich auch. Und ich wünsche vor allem allen anderen, die dieses Spiel überhaupt spielen können, beim Zocken ganz viel Spaß und viele Tore. Ja, wünschen wir natürlich auch. Da fällt mir ein, du bist doch mit den Stars so auf Du und Du. Ach ja, hast du schon mal, Shakira getroffen? Nein. Noch nicht? Leider noch nicht, nein. Aber die hat eine tolle neue Single rausgebracht. Wollen wir uns die jetzt anhören? Sehr gerne. Okay, dann ist hier She-Wolf bei Radio Teddy. Du, Baha, Baha, Baha. Tobi! Ja, jetzt Radio Teddy, das Kinderradio für die ganze Familie mit Baha von Monroes im Radio Teddy Studio. Und mit ganz, ganz vielen Kinderreportern, mit Jana, mit Marlene und mit Jenny. Und hallo. Wir starten jetzt einfach noch die nächste Fragerunde, okay? Jana, was willst du noch von Baha wissen? Seit wann kennst du die anderen von Monroes? Seit wann? Seit 2006. Wir haben uns durch Popstars kennengelernt und seitdem gehen wir durch dick und dünn. Mhm. Marlene, deine nächste Frage? Ich hab erstmal keine Frage. Du bist so begeistert von allem hier, ne? Ja. Jenny, du hast noch eine Frage? Ja, also ich bin ja eine leidenschaftliche Tänzerin. Was möchte ich tun, um mit euch, also mit dir, Mandy und Senna, einmal eine Choreo mit euch mittanzen zu dürfen? Um mit uns eine Choreo tanzen zu dürfen? Ich glaube, du würdest uns in Grund und Boden tanzen, so gut wie du bist. Und du vergisst nicht, wie wir drei sind. Genau, das muss man nämlich erzählen. Wir haben nämlich hier eben hier im Studio eine Choreo, wie man ja heutzutage sagt, vom Feinsten hingelegt. Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Und das auch noch zu einer Ballade von What You Don't Know, ja? Also das muss einer erstmal schaffen. Wie gesagt, also du kannst dich auf jeden Fall mal bei Monroes Fanclub anmelden und vielleicht kannst du dann beim nächsten Fanclub-Treffen mal dazukommen und dann dort was vorführen und wer weiß, dann tanzen wir auch zusammen auf der Bühne. Mhm. Okay. Wir haben noch eine Frage am Telefon von Melissa 13 aus Mannheim. Hallöchen Melissa, grüß dich. Hallo. Was möchtest du denn von Baha wissen? Wie? Was du wissen möchtest von der Baha? Also ich wollte sie fragen, wie sie sich beim Casting gefühlt hat, als sie vor der Jury stand. Hi Melissa. Hallo. Also beim Casting, ich war total nervös und ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was mich erwartet. Und also ich glaube, ich bin fast vor Nervosität gestorben, aber am Ende des Tages hat man einfach angefangen zu singen und irgendwie hat dann doch alles ganz reibungslos funktioniert. Mhm. Also die Jury ist nicht so böse, wie das manchmal immer aussieht. Okay. Dankeschön, Melissa. Was? Dankeschön auch. Ich sollte noch vom Fanclub von Monroes Baha liebe Grüße sagen. Dankeschön, ganz liebe Grüße zurück. Ganz, ganz liebe Grüße zurück an Monroes Fanclub. Melissa, bis dann. Tschüss. Ciao. Und es haben ganz, ganz viele Radio-Teddys angerufen und die fragen, wann es eine neue Single gibt von Monroes. Die gibt es bald. Also noch nicht dieses Jahr. Da müssen sich unsere Fans leider noch ein bisschen gedulden und noch ein bisschen abwarten. Aber Anfang des nächsten Jahres wird es auf jeden Fall irgendetwas wieder von Monroes zu hören geben. Neues Album, neues Single und ihr müsst nur noch ein bisschen durchhalten. Es gibt wieder was ganz Tolles. Wir sind gerade momentan im Studio. Und dann kommt er bei uns hier vorbei bei Radio Teddy. Auf jeden Fall, dann kommen wir auch bei euch vorbei. Und stellt es hier vor und singt es persönlich vor. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir dir ein A Cappella. Du weißt, dass wir das ganze Radioprogramm aus rechtlichen Gründen aufzeichnen müssen. Natürlich, ist doch kein Problem. Das ist ja fest. Super. Versprochen ist versprochen, wird nicht gebrochen. Auf jeden Fall. Baha, vielen, vielen Dank für den Besuch. Dankeschön, dass ich heute hier sein konnte. Ich drücke dir die Daumen für die nächsten Sendungen von Staraoke. Immer Dankeschön. Freitags, 6:45 am Abend. Genau. Auf Cartoon Network. Immer schön Cartoon Network schauen mit Staraoke. Genau. Also viel, viel Erfolg und ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Dankeschön auch an die Kinderreporter, an Jana, an Marlene und an Jenny. Dankeschön euch. Wie sieht's aus mit das? Habt ihr noch Lust auf Musik von Monroes? Ja. Okay. Welchen Titel würdest du vorschlagen? Strike the Mat. Okay. Dann immer schön Radio Teddy hören. It's wrong, but you don't worry about a thing, do ya? I see you sweating me for more, acting like you're shy, but boy, you best beware. I can light your match and start a fire in here. I know you want it, I know you need it, and how I'm feeling. do-si-do. Do a little dance to service your ego. But I am trying to take it out that door. You gotta tell your girl to